ins Herz. Fühle den Eid, den ich dir schwör, ein Schwur, der aus dem Herzen kam. Es gibt keinen Schmerz, der mich mehr breche. Vater Odin, wenn du mich jetzt hörst, fühle den Eid, den ich dir schwör, ein Schwur, der aus dem Herzen kam. Es gibt keinen Schmerz, der mich mehr breche. Es gibt keinen Schmerz, der mich mehr brechen kann.